Niemands land ter de ningú. Radio Barcelona 91.4. Atención, atención. Habla Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Estamos hace 23 años en las ondas por la libertad de expresión. Participa. Ist ein Massenwahn erst einmal ausgebrochen und hat die Mehrheit der Bevölkerung erfasst, dann werden diejenigen, die die Stimme der Vernunft erheben, schnell zu gefährlichen Irren erklärt und müssen irgendwann sogar um Leib und Leben fürchten. Oft wird solch eine Massenhysterie von oben geschürt und propagiert. Für uns bedeutet das Exil. Unser Land ist das Niemandsland. Es ist Samstag, der 20. September 2014. Willkommen. mehr gehe. Magia. Energia. Magia. Energia. Magia. Energia. Magia. Energia. Man, poor man, beggar man, der Bettler. Tapet, tapet, tapet, tla, tapet, tla, tapet, tapet, tapet, tla, tapet, tla, tapet, tla, tla, tapet, tla, tla, tapet, tla. Prayer. Ja, ja, jazz, yes, jazz, Jesus, Jesus. Ja, ja, jazz, yes, jazz, Jesus, Jesus. G, g. Om. Jesus. Komm. Komm. Ja. Komm. Ja. Komm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Herr. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jesus. Ja. Ja. Ja, ja, ja, jazz, ja, jazz, ja, Jesus, ja, Jesus, ja, Jesus, ja, Jesus. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, ich möchte heute über Krautrock sprechen, zu Beginn dieser Sendung, über ein Album, das mir hier auf den Plattenteller geflogen kam, deutsche elektronische Musik, Experimental German Rock and Electronic Music 1972 until 83. Ein prachtvolles Booklet begleitet diese Doppel-CD. Alles auf Englisch, natürlich für den internationalen Markt produziert. Soul Jazz Records ist das Haus, das diese Platte herausgibt. Und was wir jetzt gerade hören, ist die Gruppe Tangerine Dream, No Man's Land. Ein Stück von 1983, Niemandsland. Unter dem Genre Krautrock wurde ab Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre die Rockmusik primär westdeutscher Bands eingeordnet, die teilweise auch international bekannt wurden. Allen klassischen Krautrock-Bands ist außer der geografischen Herkunft der Hang zur experimentellen, improvisationsgeprägten Rockmusik gemein. Für den internationalen Markt ist dieses Krautrock-Album nicht unter Krautrock eingeordnet, sondern unter deutsche elektronische Musik, beziehungsweise Experimental German Rock and Electronic Music. Denn der Begriff Krautrock geht auf das Wort Sauerkraut sowie die abwertende Bezeichnung Krauts für die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zurück. Zur Kreation des Begriffs Krautrock soll John Peel, ein bekannter englischer Radiomoderator, 1968 durch den Titel Mama Dül und ihre Sauerkrautband spielt auf, der LP Psychedelic Underground der Band Amon Dül angeregt worden sein. Musik. Darüber hinaus nahm im Mai 1973 die Hamburger Gruppe Faust für Virgin Records im Studio The Manor in Oxfordshire ihre vierte LP auf, deren erstes Stück Krautrock hieß. Virgin Records übernahm daraufhin diesen Begriff als Genrebezeichnung für Rockmusik aus Deutschland. In Deutschland wurde Krautrock oft als selbstironische Bezeichnung für die eigene Musik verwendet, um damit auszudrücken, dass man Deutschland für ein popkulturelles Entwicklungsland hielt. Krautrock war zu Beginn mehr als Sammelbegriff für Musik aus Deutschland zu sehen. Es gab weder eine einheitliche Bewegung noch weitreichende stilistische Gemeinsamkeiten. Abgesehen von der Verwendung des nicht schmeichelhaft gemeinten Wortes Kraut wird durch diese Zusammenfassung verschiedenster Stilrichtungen und die Reduzierung auf ihre geografische bzw. nationale Herkunft der Begriff Krautrock oft als eine abwertende Bezeichnung verstanden. So waren beispielsweise Amondyl und Agitation Free dem Psychedelic Rock verpflichtet. Tangerine Dream neigen eher dem Bereich der elektronischen Musik zu. Guru Guru praktizieren zunächst Space Rock à la Hawkwind und frühe Pink Floyd. Kran und Embryo waren dem Jazz Rock, Birth Control dem Hard Rock zuzuordnen, während Ken ein nahezu avantgardistisches Kompositionsschema wählten. Insgesamt zeichneten sich die Bands oft durch eigene Interpretationen der angloamerikanischen Muster aus, was auch internationale Anerkennung mit sich brachte. Zwar gab es bereits frühe Bands, die völlig selbstverständlich auf Deutsch sangen, ihre Kinder, Professor Wolf, jedoch galten deutsche Texte in der damaligen Rockmusik noch keineswegs als selbstverständlich und statt auf das Englische auszuweichen, entschieden sich einige Krautrock-Bands dafür, nahezu oder gänzlich auf Texte zu verzichten, so zum Beispiel die Gruppe Ashra Tempel. Sehr eindrucksvoll, die Gruppe Tangerine Dream mit ihrem, ja, fast schon meditativen Space Rock. Bemerkenswert ist die Nähe vieler Bands zum außerparlamentarischen Widerstand und zu linken Gruppierungen, zum Beispiel die Band Flo de Cologne, dann Tonsteine Scherben, Lokomotive Kreuzberg und die Band Agitation Free. Agitation Free hatten ihren Übungsraum in der K1, das war die Kommune 1, und spielten oft bei Aktionen der Haschrebellen auf. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Gruppen wie Omega aus Ungarn und Nektar aus Großbritannien bzw. USA aufgrund ihres Erfolgs in der Bundesrepublik Deutschland oft zu den Krautrockern gezählt wurden. Als einzig gemeinsame Grundtendenz wäre die Neigung zu komplexeren Strukturen zu nennen, wodurch eine enge Verwandtschaft zu Progressive Rock, Art Rock und Jazz Rock besteht. Aus heutiger Sicht ist hervorzuheben, dass hier auffällig viele Musiker mit der damals neuartigen Synthesizer-Technik experimentierten. Dies gilt neben Ken vor allem für Tangerine Dream und deren Umfeld, zum Beispiel Klaus Schulze, Ashra Tempel, die so möglicherweise die Basis für den späteren Welterfolg von Kraftwerk mit ihrem Album Autobahn von 1974 lieferten. Ich hoffe, das kommt gut rüber über den Sender und Fans der Gruppe Amondyl 2 bemerken natürlich positiv, dass hier die digitale Remasterisierung dieses Stücks von 1972 absolut gelungen ist. Amondyl 2, wie der Wind am Ende einer Straße. Das 5 Minuten 43 Sekunden Stück Das waren damals Ewigkeiten auf den Vinylplatten. Alles, was über 3 Minuten war, war lang. Und was über 4 Minuten war, war sehr lang. Und was über 5 Minuten war, selbst die Bob Dylan-Stücke, die längeren, waren Ewigkeiten. Insgesamt 24 Stücke sind auf dem Album auf 2 Glitzerscheiben verteilt. Noch ein paar Worte zum Krautrock. Wir hatten gesagt, die einzige gemeinsame Grundtendenz war die Neigung zu komplexeren Strukturen. Sonst hatten die verschiedenen Krautrock-Gruppen recht wenig miteinander zu tun. Dass ich angefangen vom Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa bis hin zu Techno-Originator Juan Atkins international viele Musiker der folgenden Generationen explizit auf diesen elektronischen Bereich bezogen, kommt dem Krautrock rückblickend eine durchaus große pophistorische Bedeutung zu, auch wenn dies seinerzeit weder beabsichtigt noch absehbar gewesen ist. Deutliche Krautrock-Einflüsse sind bei Indie-Bands wie Sonic Youth, vor allem Ken, und Stereolab vor allem neu zu bemerken. Was auch bei vielen Musikstücken dieser Richtung ganz klar zu erkennen ist, ist diese meditative Verinnerlichung eines Klangteppichs. Damals hockten die Jugendlichen nächtelang in rauchigen Höhlen, schmauchten ihr Kraut, ihr Holy Smoke und sinnierten im Klang der Musik stundenlang vor sich hin. Zu Klängen von Amondyl, Ashra-Tempel, Guru Guru und all diesen herrlichen Krautrock-Gruppen. Und hier waren die Grenzen offen hin zu allen möglichen anderen psychedelischen Musikrichtungen. Besonders zu nennen sind natürlich hier die unglaublichen Klanglandschaften von Gruppen wie Pink Floyd oder Nektar. Um die Jahrtausendwende kam es zu einer Renaissance alter Krautrock-Bands, zunächst in den USA, in der Folge auch in Deutschland. Diese Entwicklung hält bis heute übrigens an und führt stellenweise dazu, dass es zu Reunions kommt, dass vergriffene Tonträger neu aufgelegt werden und dass relativ neue Bands, wie zum Beispiel die 2001 gegründete Band Space Debris, ihre Musik als Krautrock selber schon bezeichnen. Ich nenne ein paar herausragende und bedeutende Vertreter der sogenannten deutschen elektronischen Rock- und Popmusik der 70er und frühen 80er Jahre, auch als Krautrockmusik bekannt: Agitation Free, Amondyl, Amondyl 2, Die Kommune spaltete sich nachher auf in einen meditativen und einen politischen Teil. Die Gruppe Ashra Tempel, Birth Control, Ken, Faust, Gift, Grobschnitt, Guru Guru, Hölderlin, Chain, Cluster, Kran, natürlich zu nennen, Kraftwerk in ihrer Anfangszeit, 1970 bis 1974. Nachher wurden die natürlich nicht mehr Krautrock genannt. Dann die Gruppe Neu, Popol Vuh, Tangerine Dream und kurios, auch Tonsteine Scherben wurden als Krautrock gehandelt. Bei einigen Journalisten. Ich glaube, Rio Reiser hat sich einmal heftig dagegen gewehrt, unter Krautrock eingeordnet zu werden. Da es heute so ein schöner Morgen ist, hier im Zentrum von Barcelona, es ist übrigens mittlerweile 10.30 Uhr vormittags, ein wunderschöner Tag im Zentrum. Heute sind die Feste der Merced, die laufen gerade eine Woche lang, gibt es hier in der Stadt jede Menge Konzerte, Musik, Kultur auf Plätzen, auf Wiesen, in öffentlichen Gebäuden, in Museen, überall gibt es viel, viel, viel Kultur. Ordentlich was zu spachteln, zu essen, ordentlich was zu trinken. Die Stadt ist natürlich wie immer voller Touristen. Und ich sende einen Morgengruß hinaus. Der Morgengruß ist gesendet von mir, aber gespielt von der Gruppe Popol Vuh. Das Stück heißt Morgengrüß. Es ist von 1974. Gäbe es eine Öffnung an einem oder anderen Pol, wird sozusagen Hohlwelttheorie bestätigt. Ich bin sicher, es ist keine utopische Gesellschaft, die im Innern haust. eher eine Gemeinschaft verlorener Träume und verlorener Gegenstände. Die dort unten im Innern ruhig ihre Kreisbahn ziehen. An einem herausragenden Gipfel, dem Überrest, dem Überrest. Und ich kann mich über den Kraterrand lehnen und ins Innere starren, die Schlittenhunde hinter mir. Sagen. I know you. You've been stolen out of the Bent bus in Copenhagen 1987. And I know you. You're that suitcase that never arrived. And also, you're that dream that I used to have when I was about 15. Fancy to see you again. And you, you're that reoccurring nightmare. I haven't killed anyone, not my neighbor, and not anyone at the bend. To befriend them? Is it possible to deny them? I wish I would be there. Let's face it, I have arrived. Suitcase has not arrived. Zwischen den zwei Hälften der Verdunkelung strömt das Tageslicht ins Zimmer. Mit Vehemenz, als hätte es 100 Jahre Philosophie in Göttingen studiert. Es wird mich früher oder später in die Tatsachen verwickeln, die diese Zeitzone so mit sich bringt. I count my options. Habe ich noch alle beisammen, die sieben Sachen? Brille, Notizblock, Stift, Karten, Schlüssel, Geld und Pass. And can I actually face it? The thing called outside. mit dem Draußen, das habe ich erst dann mal gekippt. I rearrange the pillows behind my back. Some of them are like phone books. Some of them are clusters of feathers the size of children's heads. The wall behind me is worn off in dark white, dirty white. I place myself upright. I could go to the bank, I could buy some bread. That would be a step in the right direction. But instead, I count my options. I gave up being somnambule. I gave up. I decide to be awake. Ich räuspere den Schleim nach oben, und bis ich ihn zu fassen kriege, ich ziehe seinen Faden mit zwei Fingern aus meiner Kehle, meinem Körper, daran hängend wie an einem Glückskettchen, mein Herz, meine Liebe, ein Stern. Eine Sonne, der Mond, eine Sichel, ein Hammer, eine Leiter, eine 6, eine 9, eine 13, ein Schuh, eine Münze, ein paar Würfel, ein 17. Findet seinen Weg. Ich lasse es. Ein letzter Strahl, ein letztes Gas, ein Flatus. Endlich sauber. Ja, das ist aus dem Album Einstürzende Neubauten das Stück Unvollständigkeit. Das Album ist von 2010. Strategies Against Architecture heißt das Album Einstürzende Neubauten. Eine andere Neuvorstellung heute hier im Niemandsland ist eine junge Liedermacherin, die ist erst zarte 26 Jahre alt. Sie heißt Cynthia Nikschas und diese junge Dame wirft einen Blick auf ihre Generation und Umgebung. Sie hat ein Album rausgebracht, das heißt Kopfregal, erschienen bei Sturm und Klang. Und die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus gibt ihr 9 von 10 Punkten. Das ist praktisch perfekt. Ich weiß nicht, warum manche sich so schwer tun, sich für Mut zu entscheiden. Jeder will frei sein, doch keiner traut sich, was zu tun. Das sind 2 Zeilen aus dem Song Generation Blöd. 2 Zeilen Bestandaufnahme. Cynthia Nikschas singt vom Alltag, ihrer Zeit, ihrer Generation und spricht dabei Dinge an, über die meist geschwiegen wird. Sie mache Musik, sagt sie, um die Wahrheit zu sagen. Sie stellt unangenehme Fragen, unbequeme Fragen und kommt schnell auf den Punkt. Irgendwas läuft schief in dem ganzen Konstrukt. Selbst die Kleinsten sind schon abgestumpft und sozial blind. Es geht uns noch viel zu gut, darum entfacht keine Glut, bemerkt sie in Verdummt genug. Cynthia Nikschas Songs reflektieren, was sie selbst erlebt hat. Ihre Texte sind eine Art Selbsttherapie. Ich komme aus etwas mittellosen Verhältnissen, erzählt sie. Materielle Werte gingen ihr am Arsch vorbei. Ich mache Musik, weil sie mich glücklich macht und weil ich weiß, dass sie Menschen berührt. Nach Jobverlust und wegen Geldmangels machte sie 2009 Bonner und Kölner Straßen zu ihren Bühnen und blickte nach vorn. Dunkle Gedanken können kommen, bilden nur neue Schranken, singt sie und rät dazu, diese nach dem Motto Positiv denken einfach beiseite zu schieben. Ihre Stimme erinnert etwas an Janis Joplin. Auf der Straße musst du dich ohne Verstärker durchsetzen, sagt die 26-Jährige. Ich möchte ein Stück von ihr spielen, von der Cynthia Nikschas. Das Stück heißt Tanz, Cynthia Nikschas. Weil das Leben und das Lieben und das Tanzen nicht vergessen darf, bei dem ganzen Bockmist, der hier passiert, spiele ich jetzt den Song Tanz. Viel Spaß. Lachend durchs Leben gehen ist irgendwie weniger schlimm. Die Scheiße mit Humor nehmen, auch wenn sie stinkt. Tanzen hilft gegen die Falten auf der Stirn. Und Endorphine sind verdammt gut fürs Gehirn. Also tanz und lieb und leb, nimm dir Zeit, frei zu sein. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ist das Licht aus, warte nicht, bis es wieder angeht. Ja, tanz und lieb und leb, nimm dir Zeit, frei zu sein. Aus, warte nicht, bis es wieder an. Zurück. Ich mag's nicht, wenn man Lob erntet und Schwachsinn verspricht. Es weckt es sehr Sache für mich, doch fickst du mich wirklich dich. Mein Leben, meine Welt, dein Leben, deine Unschicht. Lachend durchs Leben gehen ist irgendwie weniger schlimm. Die Scheiße mit Humor nehmen, auch wenn sie stinkt. Tanzen hilft gegen die Falten auf der Stirn. Und Endorphine sind verdammt gut fürs Gehirn. Oh. Also tanz und lieb und leb, nimm dir Zeit, frei zu sein. Oh. Das Licht aus, warte nicht, bis es wieder angeht. Ihr tanzt und lieb und leb, nimm dir Zeit, frei zu sein. Oh, oh, oh. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ist das Licht aus, warte nicht, bis es wieder angeht. Etwas kompliziert. Es klingt vielleicht verrückt, doch ich wette, es funktioniert. Oben und unten gucken und rechts und links

Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 20. September 2014. Willkommen zu unserem heutigen Katastrophenblock und den gemischten kommentierten Meldungen. Katar, Berlin. Katars Staatsoberhaupt trifft sich mit Bundesregierung. Monarchie strebt Machtwechsel in Syrien an. Der Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, Emir von Katar, hatte bei seinem Staatsbesuch in Berlin am Mittwoch ein volles Programm. So traf er sich insbesondere mit Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck. Die Regierung interessiert bei dem Treffen mit dem Emir insbesondere der staatliche Katar Investmentfonds, der über ein Vermögen von 170 Milliarden US-Dollar verfügt. In Deutschland ist der Golfstaat mit 17% an Volkswagen, mit knapp 6% an der Deutschen Bank sowie mit rund 11% an Hochtief beteiligt. Politiker aller Parteien und Medien begleiteten den Besuch des Staatsoberhauptes, das erst im Juni 2013 von seinem Vater das Amt übernommen hatte, mit beißender Kritik. Wir vom Niemandsland schließen uns hier natürlich an. Tatsächlich unterscheidet sich das Emirat beim Umgang mit asiatischen Gastarbeitern auf Großbaustellen oder bei der Finanzierung von Kampfverbänden in Syrien und Irak nur unwesentlich von anderen Bündnispartnern der Bundesregierung im Mittleren Osten. So gloriose Musterstaaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Alle Staaten des Golfkooperationsrates, der 6 Länder der arabischen Halbinsel umfasst, sowie der NATO-Partner Türkei sind seit Beginn des sogenannten arabischen Frühlings 2011 massiv an der Eskalation in der Region beteiligt. Ihr Handeln entspringt nationalen Machtinteressen, doch ihre westlichen Bündnispartner in den USA und Europa, auch in Berlin, haben sie dazu ermuntert und ihnen reichlich Waffen geliefert. In der Türkei überwachen Patriot-Abwehrraketen aus Deutschland ein Gebiet, das dem Islamischen Staat IS, der Freien Syrischen Armee, der Islamischen Front, der Al-Nusra-Front und anderen Brigaden als Aufmarschgebiet und Hinterland dient. Katar gehörte 2011 zu den führenden Kräften, die die Demonstrationen in Tunesien und Ägypten, in Libyen und Syrien nutzten, um der Muslimbruderschaft zum Sieg zu verhelfen. Beim Angriff auf Libyen half Katar mit Kampfjets und Waffenlieferungen an sogenannte Aufständische in der Hafenstadt Benghazi. Der katarische Nachrichtensender Al Jazeera fungiert quasi als Presseamt bewaffneter Gruppen. Viele Journalisten verließen den Sender aus Protest. Das Engagement entsprach dem eigenen Interesse, da der Emir von Katar der Muslimbruderschaft zumindest nahesteht. Gleichzeitig wurden die Golfmonarchie und die Türkei vom Westen ermuntert, in den Wirren der Umbrüche eine führende Rolle zu übernehmen. Rasch erklärten Washington und Brüssel die Muslimbruderschaft in Ägypten zum neuen Bündnispartner, sofern, wie die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton erklärte, sie die Menschenrechte auch die der Frauen einhielten. Die Menschenrechte auch die der Frauen, das muss man extra sagen, sonst glauben die das nicht, und die Sicherheit Israels gewährleisten würde. Doha pumpte Geld nach Tunesien und Ägypten, um die Muslimbruderschaft zu stützen. Als der Vater des heutigen Emirs von Katar, Scheich Hamad bin Khalife al-Thani, im Januar 2012 im Interview mit dem US-Sender CBS für den Einmarsch arabischer Truppen in Syrien plädierte, um dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten, wie der hohe Herr das so ausdrückte, lieferten Transportmaschinen der katarischen Luftwaffe bereits tonnenweise Waffen an die Kampfverbände in Syrien. Eine Langzeitrecherche der New York Times, die im März 2013 veröffentlicht wurde, zeigte Katar an der Spitze der Waffenlieferanten, gefolgt von Saudi-Arabien, Jordanien und Kroatien, jawohl, das kurze Zeit später im Juli als Mitgliedstaat der EU aufgenommen wurde. Nach dem Sturz von Präsident Mohamed Mursi in Ägypten, der im Wesentlichen von Saudi-Arabien betrieben wurde, musste Katar zurückrudern. Der Emir wurde ausgetauscht. Scheich Tamim reiste nach Riad und unterwarf sich. Erst vor wenigen Tagen gab Katar ein weiteres Mal nach und forderte führende Mitglieder der Muslimbruderschaft zur Ausreise auf, die dort Exil gefunden hatten. Die Türkei hat ihnen bereits Aufnahme zugesagt. Die Bereitschaft, sich an der von den USA geschmiedeten Allianz gegen die sogenannten IS-Milizen zu beteiligen, ist für Katar und andere Staaten des Golf-Kooperationsrates die vorerst letzte Unterwerfung unter die US-Interessen in der Region. Arabische Staaten sollen nun im Kampf gegen IS Truppen und Luftwaffe einsetzen. Für Katar und die anderen Verbündeten Deutschlands in der Region und für Berlin könnte sich so ihr ursprüngliches Ziel doch noch erfüllen: Regime Change in Syrien. Hören wir einmal, was die aktuellen Meldungen vom Tage sind in den 100 Sekunden der ARD. Türkische Geiseln im Nordirak wieder frei. Nach mehr als 3 Monaten in der Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat sind die 49 Verschleppten wieder in Sicherheit. Das gab Ministerpräsident Davutoğlu bekannt. Der IS hatte die Türken im Juni aus dem Konsulat in Mosul in seine Gewalt gebracht. UN-Sicherheitsrat fordert mehr internationale Unterstützung für den Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Das höchste UN-Gremium verurteilte die Gräueltaten der Islamisten im Irak und in Syrien. US-Außenminister Kerry forderte, jedes Land müsse sich engagieren. Einrichtung einer Pufferzone im Osten der Ukraine geplant. Darauf einigten sich die ukrainische Regierung und prorussische Separatisten bei einem Treffen in Minsk. Beide Seiten vereinbarten zudem Waffenverbote und mehr Beobachtung durch die OSZE in der Region. Die NATO will ihre Präsenz entlang der Außengrenze zu Russland stärken. Geplant sei die Einrichtung regionaler Kommandozentralen. Mögliche Standorte seien Litauen, Lettland, Estland, Polen und Rumänien. Das bestätigte ein litauischer Armeesprecher bei einem Treffen der Allianz in Vilnius. Das Wetter heute zunächst einige Nebel- und Hochnebelfelder, sonst teils freundlich, teils stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder Gewitter, 19 bis 26 Grad. Ja, also das gleiche Wetter wie hier in Barcelona haben wir in Deutschland. Kurios, kurioser Sommer, kurioses Klima, die Polkappen schmelzen weiter. Wir wissen nicht, wohin das alles führt, aber wir wissen, die Regierenden, die uns im Moment beherrschen, die tun herzlich wenig, um das zu ändern. Diese Woche große Aufregung hier in Katalonien, in Barcelona. Es ging um das Referendum in Schottland zur Loslösung von Großbritannien und zur Ausrufung eines eigenen Staates. Nun haben sie abgestimmt. Das Ergebnis? Die Reichen können bleiben. Jawohl. Schottland stimmt bei Referendum mehrheitlich gegen Unabhängigkeit. Vor allem Arme und Jugendliche votierten für Trennung von Großbritannien. Der schottische Sozialist Tommy Sheridan entschuldigte sich am Vorabend des Unabhängigkeitsreferendums, als er seine Rede auf einem prall gefüllten George Square an Bord einer improvisierten Lastwagenbühne begann, für seine Verspätung. Es gab einen wahnsinnigen Stau auf der Autobahn, die Straßen waren voller Millionäre, die auf der Flucht aus Schottland waren. Die Millionäre können vorerst in Schottland verbleiben. Bei dem Referendum am Donnerstag sprachen sich 55,3% gegen 44,7% der Teilnehmer für einen Verbleib im Vereinigten Königreich aus. Doch das Ergebnis ist alles andere als ein Triumph für die Großbanken, die Unternehmerverbände und die in den konservativen, liberaldemokratischen und in der sogenannten Labour Party versammelten Eliten Großbritanniens. Betrachtet man die Wahlergebnisse in den Arbeitervierteln, insbesondere jenen mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Schottland, dreht sich das Ergebnis um. In Glasgow, Lanarkshire, Dundee und anderen Gegenden gab es jeweils stabile, zweistellige Mehrheiten für die Unabhängigkeit. Solche Ergebnisse sind Ausdruck einer Massenbewegung, die in den vergangenen Wochen und Tagen stetig an Fahrt aufgenommen hatte und sich dabei immer mehr der Kontrolle durch die Scottish National Party SNP entzog. Kurz vor dem Referendum gab es in jeder größeren Stadt täglich spontane Massenkundgebungen, die größten davon in Glasgow. Auf ihnen kamen jene Menschen zusammen, die sich normalerweise nicht an Wahlen beteiligen. Erwerbslose, Lohnabhängige und Jugendliche. Sie alle wollten ihre Opposition zu Sparpaketen, Massenverarmung und einem kostspieligen Atomwaffenprogramm zum Ausdruck bringen. Das Instrument dafür war das Referendum. In manchen Gegenden lag die Wahlbeteiligung bei fast, Achtung, 90%. 71% aller wahlberechtigten Jugendlichen stimmten mit Ja. Noch nie in der Geschichte Großbritanniens haben sich so viele Menschen an einer Abstimmung beteiligt. Die SNP aber konnte ihre Gefolgschaft in ihren ländlichen Kerngegenden nur unzureichend mobilisieren. Von hier kamen die Mehrheiten für das unionistische Lager. Während Menschen, die nur wenig oder nichts zu verlieren hatten, mehrheitlich mit Ja votierten, war der Mehrheit in den wohlhabenden Gegenden das Risiko einer Unabhängigkeit zu groß. Scheinbar konnte die SNP mit ihrem Wirtschaftsprogramm, das unter anderem eine Währungsunion mit England vorsah, nur unzureichend punkten. Am Tag nach dem Referendum heftete sich die britische Labour-Party den Erfolg des unionistischen Lagers an die Brust. Es waren Alistair Darling und Gordon Brown, der Finanz- und Premierminister der letzten Labour-Regierung, die Kohlen für Westminster aus dem Feuer holten. In der Woche vor dem Referendum machten Gordon Brown und die Chefs der drei großen Parteien hastige, weitreichende Versprechungen. Schottland soll größere Autonomierechte bekommen. Außerdem ist den Schotten ein höherer Anteil der britischen Staatsfinanzen versprochen worden. Außerdem wird nun auch über eine größere Autonomie für England, Wales und Nordirland diskutiert. Doch dass sich Brown und Labour vor den Karren einer konservativen Londoner Regierung haben spannen lassen, ist in den Arbeitergegenden Schottlands zur Kenntnis genommen worden. Die nächsten Wahlergebnisse werden dort entsprechend ausfallen. Unter den Anhängern der konservativen Partei sind hingegen die Autonomieversprechungen nicht gut aufgenommen worden. Eine wachsende Zahl konservativer Politiker fordert im Gegenteil eine Kürzung der Finanzspritzen für Schottland. So konnte sich Schottland bislang gegen die Privatisierung des Gesundheitssystems stellen. Viele Tories und ihre Sponsoren in der Privatwirtschaft möchten diesen Zustand natürlich beenden. Da gibt's ordentlich was abzukassieren für diese Herrschaften. Die nächsten sozialen Konflikte sind indes bereits sichtbar. Am 14. Oktober werden der britische öffentliche Dienst und die Beschäftigten im Gesundheitswesen für eine Gehaltserhöhung streiken. Diese wird von der Regierung kategorisch abgelehnt. Doch das Referendum hat gezeigt, zu welchen Zugeständnissen sie bereit ist, wenn der Druck nur groß genug ist. Schauen wir in Richtung Deutschland. Da geht es um 25 Jahre Maueröffnung. Einigkeit und Mut und Freiheit. Es gibt jetzt eine Spiegelserie über die 7 entscheidenden Tage der Revolution von 1989. Man sieht da DDR-Grenzpolizisten auf der Mauer stehen. Auf dem Titelbild des Spiegel von dieser Woche. Dann ist da ein junger Mann, der schwenkt eine Deutschlandfahne. Und ein anderer schwenkt eine zweite Deutschlandfahne. So ist das geschehen. Die Revolution, nennen die das, war ein deutschlandpatriotisches Ding, beziehungsweise so haben sie es hingebogen, indem den Leuten viel genommen und vielleicht sogar wenig gegeben wurde. Geht nicht und der Messias kommt nicht. Voller Lob ist hier hingegen der Spiegel. Die Mauer in den Köpfen, der Leitartikel des Spiegel, schreibt Folgendes. Vor 25 Jahren fielen Grenzen, warum sollen jetzt neue errichtet werden? Die Leipziger waren Vorreiter. Die Ostdeutsche Revolution von 1989 veränderte zum ersten Mal seit Jahrzehnten Grenzen in Europa. Die Mauer fiel, die beiden deutschen Staaten vereinigten sich. Und es war gut. Die Einheit ist geglückt und die osteuropäischen Völker leben ohne das Joch der Sowjetunion besser. Das sagt der Spiegel so einfach kategorisch dahin. Seither wissen die Europäer, dass ihre Grenzen nicht ewig sind. Sie drücken nur die politische Lage einer bestimmten Zeit aus. Wenn sich die Lage ändert, werden Grenzen in Frage gestellt oder neue herbeigewünscht. Und das ist nicht immer gut, wie wir gerade erleben, sagt der Spiegel. Der aktuelle Trend ist, neue Grenzen errichten zu wollen. In der Ukraine, in Spanien, in Großbritannien. Dort stimmen beziehungsweise stimmten die Schotten gestern über die Unabhängigkeit ab. Und in der Europäischen Union bekommen die Grenzen neues Gewicht, weil sich die Nationalstaaten wieder stärker als solche verstehen und weil sie sich besser gegen Zuwanderung absichern wollen. Grenzen sind das Thema der Stunde in Europa, so der Spiegel. Die Separatisten unter den Schotten, Katalanen oder Ostukrainern haben natürlich verschiedene Motive, unabhängig sein zu wollen. Gleichwohl gibt es eine Zahl, die all das verbindet. Eine Jahreszahl, 1989. Das Ende des Kalten Krieges vor 25 Jahren hat im Osten Europas nahezu alles verändert. Im Westen aber auch eine Menge. Vor 1989 suchten die westlichen Nationalstaaten Schutz in großen Einheiten, in der NATO, in der Europäischen Gemeinschaft. Die Angst vor dem Kommunismus und den sowjetischen Raketen schweißte zusammen. Als die Grenze nach außen noch der eiserne Vorhang war, wurden die Grenzen nach innen immer durchlässiger und Separatismus spielte kaum eine Rolle. Die Völker kuschelten sich aneinander, hieß es. Heißt eine Meldung vom Sport. Nach dem Fall der Mauer ging diese Entwicklung noch eine Weile so weiter, doch sie ist gestoppt und fast ins Gegenteil umgekehrt. Nun sind die Grenzen Europas nach außen nicht mehr so dicht. Das gibt Flüchtlingen bessere Chancen, was manche Politiker darüber nachdenken lässt, die Kontrollen wieder zu verschärfen. Was natürlich auch nicht nur sie nachdenken lässt, das ist jetzt mein Kommentar, sondern was gerade geschieht. Auch aus Angst vor grenzüberschreitender Kriminalität, so der Spiegel. Ohne den Druck des Kalten Krieges besinnen sich manche Staaten in der Europäischen Union stärker auf ihre eigenen Interessen, auch die Deutschen. Die Separatisten nutzen ebenfalls die entspanntere Stimmung für ihre Interessen. Die schottische Unabhängigkeitsbewegung will die britischen Atom-U-Boote loswerden, die in einem schottischen Hafen liegen. Sie sind eine strategische Waffe des Kalten Krieges und viele Schotten glauben, dass sie diesen Schutz nicht mehr brauchen. Eine weitere Meldung, die im Moment die Öffentlichkeit und die Presse und auch die Regierenden in Deutschland in Aufregung versetzt, ist diese Ich-liebe-Allah-Bewegung, der Terrorismus der Dschihadisten, die aus unseren westlichen Demokratien zum Morden bzw. zum Kämpfen, wie sie selber sagen, nach Syrien bzw. in die Kalifat-Gegend ausreisen, um da Leute abzuknallen bzw. für ihre sogenannten Glaubensbrüder zu kämpfen. Hunderte Dschihadisten aus Deutschland kämpfen für den Islamischen Staat im Nahen Osten. Nun rollt auf die Gerichte eine Flut von Verfahren gegen Heimkehrer zu. Politiker überlegen, wie sie den Dschihadisten und den immer dreister auftretenden Propagandisten des Heiligen Krieges das Handwerk legen können. Vergangenen Freitag ließ Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU jede Form der Unterstützung für den IS in Deutschland verbieten. Zudem soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des hessischen Innenministers nach Möglichkeiten suchen, die das Abgleiten junger Muslime in den militanten Islamismus verhindern. Denn die Zahl der jungen Krieger wächst stetig. Da gibt es einiges an extremistischen Gruppen, die da junge Leute fischen, fangen und dann hinschicken, damit sie für die Scharia kämpfen und gottesdienliche Taten begehen, so heißt das offiziell. Viele extremistische Gruppen lehnen aber die unerfahrenen und größtenteils nicht mal ordentlich arabisch sprechenden Männer aus dem Westen ab. Der IS nahm fast alle. Als Kanonenfutter, Selbstmordattentäter oder notfalls als Geiseln, für die sich Lösegeld erpressen lässt. Da gibt es zum Beispiel den Fall von Krechnik B., der durchlief eine Waffenausbildung, schob Wachdienst und kämpfte. Seine Familie wandte sich an die Polizei und wollte sich offenbar auf den Weg machen, ihren Sohn vor Ort zur Umkehr zu bewegen. »Sag Mutter, dass sie nicht erschrecken soll, weil ich meine Waffe dabei habe«, schrieb Krechnik seiner Schwester. Doch der Spaß am Dschihad währte für Krechnik nicht lange. Er berichtete seiner Schwester von Schikanen durch Kommandeure, Streit und todlangweiligen Wachdiensten. An einem Tag seien aus einer Gruppe 3 oder 4 Leute gestorben. Sie hätten Panzer geschossen und alles versucht, aber nichts klappte. Dann sei der Chef der Gruppe gekommen und habe gesagt, ich brauche 4 Leute, die reingehen und nicht mehr lebend rauskommen. Soweit ging der Dschihadist aus Deutschland dann doch nicht. Er reiste am 12. Dezember 2013 zurück nach Frankfurt, wo er festgenommen wurde. Nun ist die Frage, was treibt diese Menschen? Was junge Menschen wie Krechnik B. dazu treibt, ihr Leben in einem Krieg fern der Heimat aufs Spiel zu setzen, war den Behörden lange Zeit schleierhaft. Erste Antworten liefert nun eine 18-seitige Analyse der Sicherheitsbehörden über Radikalisierungshintergründe und Verläufe. Die Ergebnisse sind stellenweise überraschend. Von den 378 Menschen, die bis Ende Juni mit islamischer Motivation Richtung Syrien reisten, waren demnach mehr als 40% Frauen. Frage ist natürlich, ob die das freiwillig machten oder ob die da von ihren Männern gezwungen wurden. Diese Frage beantwortet die Analyse erstmal nicht. 16% waren minderjährig, der Jüngste gerade mal 15 Jahre alt. Fast zwei Drittel der Ausgereisten sind in Deutschland geboren. Etwa die Hälfte machte sich mit dem Ziel auf den Weg, am Dschihad teilzunehmen. Die überwiegende Mehrheit, 84%, wird von den Behörden der Salafisten-Szene zugerechnet. Keineswegs waren alle der radikalisierten Muslime in Deutschland perspektivlose Randfiguren der Gesellschaft. Mehr als 100 von ihnen hatten zum Zeitpunkt ihrer Ausreise einen Schulabschluss in der Tasche, davon 41 das Abitur, 43 hatten ein Studium aufgenommen. Der wichtigste Radikalisierungsfaktor, so die Behörden, waren Freunde. In 114 Fällen hatten sie maßgeblichen Einfluss auf die späteren Dschihad-Reisenden. Sie waren damit wichtiger als Anwerber oder Aufheizer in salafistischen Moscheen. Bei zwei Drittel der Betroffenen spielte zudem das Internet eine Rolle für die Radikalisierung. Auffällig an der Analyse im Auftrag des Innenministeriums ist, dass die Behörden offenbar kaum Ideen haben, wie sie der wachsenden Zahl fanatisierter Islamisten begegnen können. Ein wenig Hoffnung ruht auf der Tatsache, dass die Radikalisierung bei den allermeisten länger als ein Jahr dauerte und somit theoretisch Zeit bleibt, um gegenzusteuern. Das Problem: Nur selten erkennen Verwandte, nicht-islamistische Freunde, Lehrer oder Sozialarbeiter, dass sich die Menschen unter ihren Augen schleichend verändern. Eine Umfrage zu einem ganz anderen Thema. Die Bundesbürger wünschen sich ein leistungsorientiertes Schulsystem. Ostdeutsche bevorzugen 8, Westdeutsche 9 Jahre bis zum Abitur. In der Frage, ob das Gymnasium 8 oder 9 Jahre lang dauern soll, ist Deutschland noch immer geteilt. Während in Ostdeutschland 52% der Bundesbürger eine 8-jährige Gymnasialzeit bevorzugen, sind es im Westen nur 25%. Bundesweit ergibt sich eine deutliche Mehrheit für das G9. Eine Wahlmöglichkeit zwischen beiden Gymnasialformen ist unpopulär. Die Zahlen entstammen einer Studie, die das IFO-Institut in München in dieser Woche veröffentlicht. Ein Team um den Bildungsökonomen Ludger Wosmann ließ die Meinung der Bundesbürger zu diversen Aspekten der Bildungsdiskussion ermitteln. Für das erste IFO-Bildungsbarometer befragte TNS-Infratest mehr als 4000 erwachsene Deutsche per Internet und in persönlichen Interviews. Die Ergebnisse sind im Spiegel abgedruckt. Ich lese einmal ein paar der Highlights. Da war die Frage: Stellen Sie sich vor, Sie müssten alle Lehrer an den Schulen bei Ihnen vor Ort für die Qualität ihrer Arbeit benoten. Wie viel Prozent der Lehrer würden die folgenden Noten bekommen? Die Note 1. Ergebnis: 14% der Lehrer würden die Note 1 bekommen. Die Note 2 würden immerhin 27% der Lehrer bekommen. Die Note 3 befriedigend 33%. 16% die Note 4 und 5 oder 6, mangelhaft und ungenügend 10%. Das heißt, 10% aller Lehrer würden bei den Schülern direkt durchfallen. Nächste Frage: Welche Schulnote würden Sie der Bildungspolitik in Ihrem Bundesland insgesamt geben? 22% geben die Note 1, 23% die Note 3, 17% die Note 4 und 5-6% die Note 7. Ich hatte gesagt 22% die Note 1, das stimmt nicht, die Note 2. Nur 1% gibt die Note 1. Thema Schulbenotung. Welche Schulnote würden Sie den allgemeinbildenden Schulen bei Ihnen vor Ort geben? Note 1 4%, Note 2 38%, Note 3 42%, Note 4 11% und durchgefallen 5 und 6 5%. Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schulnoten abgeschafft werden? Auch eine interessante Frage. 77% sind dagegen, die wollen Schulnoten behalten. 14% sind dafür. Fehlende Prozentangaben ist klar, weiß nicht, hab keine Ahnung. Thema Sitzenbleiben. Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schüler mit schlechten Leistungen die Klasse wiederholen müssen? 79% sind dafür, 14% sind dagegen. Eine weitere Frage war, soll Deutschland generell zu einem Ganztagsschulsystem wechseln? Dafür sind 60%, dagegen 28. Dann ist die Frage beantwortet worden, wie wichtig sind gute Schülerleistungen bei internationalen Tests? 54% meinen, das ist eher wichtig. 25% meinen, das ist sehr wichtig. 16% meinen, eher nicht wichtig. Und 5% gar nicht wichtig. Nächste Frage. Sind Sie dafür, dass Schüler ihr Abitur nach 8 Jahren Gymnasium G8 statt nach 9 Jahren Gymnasium G9 machen? Für 8-jähriges Gymnasium stimmen 30%. Dagegen stimmen 54% für das 9-jährige. Sollen die staatlichen Ausgaben für Schulen in Deutschland steigen, sinken oder unverändert bleiben? Steigen 71%. Und verändert bleiben 26 und sinken wollen nur 4% haben. Stellen Sie sich vor, die Regierung plant, die Ausgaben für das Schulsystem zu erhöhen. Für welche der folgenden Möglichkeiten sind sie? Schulklassen verkleinern? 64% sagen, ja, das wollen wir. Lehrergehälter erhöhen? Nur 4% wollen den Lehrern die Gehälter erhöhen. Klar, sind Schüler. Kleine Mistbande. Und 32% der Befragten wollen neue Schulbücher, Computer und andere Lehrmittel anschaffen. Alle Zahlen vom TNS-Infratest, Umfrage von April bis Juli, 4.171 Befragte ab 18 Jahren. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland. 91,4 FM in Barcelona. Unser Katastrophen- und Nachrichtenblock vom heutigen Tage. Ich hänge noch ein paar Internetnachrichten dran. Wir haben noch nicht auf die Presse geblickt im Internet. Das wollen wir jetzt einmal tun. Ich hatte gerade gesagt, schon zitiert aus der Jungen Welt. Werfen wir mal einen Blick auf die Titelseite. Junge Welt kommt heute an die Presse-Internet-Kioske, wenn ich das mal so nennen darf, mit dem Thema wenige profitieren auf Kosten vieler. Streit über TTIP-Abkommen könnte Konflikt zwischen DGB-Führung, IG Metall und Verdi verschärfen. Dazu gibt es ein Gespräch mit Herrn Jakob Schäfer. Wir sind hier in der Tat etwas aus der Übung. Gewerkschafter setzen Erneuerung durch Streik auf die Tagesordnung. Auch dazu gibt es ein Gespräch. Vogelfrei in Magdeburg. Afrikanische Familie mit kranker Mutter und Kleinkindern soll erneut abgeschoben werden. Das ist hart und ungerecht. Atommüllalarm. Hannover. Bürgerinitiativen präsentieren ihren Bericht zu radioaktivem Abfall. Vorbehalte gegen Wohnungslose. München. Bedürftige mit Kindern sollen vorübergehend in teuren Szenebezirk einziehen. Forum für den Frieden, Antikriegskonferenz, will im Oktober in Berlin Militarisierung thematisieren und über Widerstand dagegen beraten. Bundeswehrsoldaten sind in den Nordirak gestartet. Der Krieg geht weiter. Werfen wir einen Blick ins Ausland. Wir sind immer noch in der jungen Welt. Wie gesagt, vorhin erzählt und verlesen, Reiche können bleiben. In Schottland ist also das Referendum für die Unabhängigkeit durchgeführt worden und die Mehrheit der Bürger hat sich dagegen entschieden, gegen eine Unabhängigkeit. Spionage im Wahlkampf, heißt es hier, Vorwürfe der Zusammenarbeit mit NSA bringen Neuseelands Premier kurz vor Abstimmung in Bedrängnis. Neue polnische Regierung vorgestellt, Poroschenko fordert in Washington vergeblich US-Waffen. Jugend im Fadenkreuz. Für junge Schwarze ist das brutale Vorgehen der Polizei in Ferguson lehrreiche Lektion und Weckruf. Und natürlich Schotten bleiben in Briten. Mehrheit votiert für Verbleib im Vereinigten Königreich. London verspricht mehr Autonomierechte. Werfen wir einen Blick hier nach Katalonien, was hier los ist. Hier wird ja auch immer noch das Referendum in den Medien hochgekocht. Barcelona, Katalonien will den Prozess zur Abspaltung von Spanien auch nach der Niederlage der Unabhängigkeitsbefürworter in Schottland unbeirrt fortsetzen. Man mache weiter, weil man sich von der Demokratielektion, die das Vereinigte Königreich erteilt habe, bestärkt fühle, sagte der Regierungschef der katalanischen Autonomen Gemeinschaft, Artur Mas, am gestrigen Freitag hier in Barcelona. Mas will am 9. November in der wirtschaftsstärksten Region Spaniens, hier in Katalonien, ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten, das Madrid als verfassungswidrig ablehnt. Schauen wir mal, womit die Taz heute kommt. Die Türkei und die IS, Grenzgeschäfte mit dem Terror. Die Türkei gilt als Unterstützer der IS-Terroristen. Vor denen hat Erdogan nun aber selber Angst und gräbt eine alte Idee aus, die Flugverbotszone. Ja, Erdogan, schön mit den Islamisten und dem Kalifat gemeinsame Sache machen. Irgendwann kommen sie dann auch und holen dich. Soziologin über den Marsch des Lebens. Die Politik fürchtet die Kirche. Am Samstag marschieren Abtreibungsgegner in Berlin. Gegen die konservativen Christen werde nicht offen genug argumentiert, das sagt Gisela Notz, Ex-Chefin von Pro Familia. Volker Beck über den Asylkompromiss. Er sagt, das schwächt die Menschenrechtler. Die neu erklärten sicheren Herkunftsländer verletzen Menschenrechte. Besonders für LGBT-Aktivisten und Roma ist die Lage schwer. Das kritisiert der Grünen-Abgeordnete. Flüchtlinge aus Hamburg besetzen die SPD-Zentrale. Nach anderthalb Jahren auf der Straße. Wie gesagt, Flüchtlinge und Unterstützer der Lampedusa-Gruppe dringen in das Foyer des SPD-Hauses ein. Sie wollen ein Bleiberecht durchsetzen. Dann haben wir hier einen Bericht über den Brückenspringer bzw. die Brückenspringer von Mostar. Du zahlst, ich springe. Die Brücke von Mostar in Bosnien-Herzegowina galt als Sinnbild der multiethnischen Stadt. Für Edi Fink bietet sie Möglichkeit, Geld zu verdienen. Turm hoch über dem Fluss, im Herzen der Altstadt von Mostar, klettert ein junger Mann in roten Badehosen auf die Brüstung der alten Brücke. Er balanciert flink wie ein Lemur über das Gelände, in der ausgestreckten Hand eine Münze und sagt: Lass mich in Ruhe, wenn du nicht zahlen willst, du störst mein Business. Vor ihm hat sich eine dichte Menge versammelt. Japanerinnen mit aufgespannten Regenschirmen, spanische Reisegruppen, australische Backpacker. Sie drängen näher, halten Kameras hoch und sie alle wollen nur sehen. Sehen, wie Emin Saritz dünner Leib 25 Meter in die Tiefe stürzt. Ich springe jeden Tag 5-mal, 10-mal. Das ist meine Arbeit. Du zahlst, ich springe. Zu solchen Dingen treibt das Elend, die Angst und die Arbeitslosigkeit die Leute. Aber vielleicht ist dieser junge Typ natürlich auch nur ein Draufgänger. Spiegel im Internet. Türkei spricht von neuer Flüchtlingskatastrophe. Das ist die Topmeldung. Offensive des Islamischen Staates. Es kam zu Tumulten. Schließlich wurde die Grenze an 8 Stellen geöffnet. 45.000 syrische Kurden seien in die Türkei geflüchtet, sagte Vizepremier Kurtulmus. Die Menschen sind auf der Flucht vor dem Islamischen Staat. Das sieht wirklich nicht gut aus. Die nächste Katastrophe läuft leider. Dann gibt es einen Streit über Waffenexporte. Rüstungsindustrie droht mit Abwanderung aus Deutschland. Sollen sie mal gehen. Die deutsche Rüstungsindustrie verschärft den Ton im Streit um blockierte Waffenexporte. Die Unternehmen müssen entweder Arbeitsplätze abbauen oder ins Ausland gehen, verkündete der Branchenverband. Bedrohung durch IS-Dschihadisten. Das wird natürlich auch ganz ordentlich hochgeschürt und hochgekocht. Amerika hofft auf neue Spionageallianz. NSA-Affäre, Merkel-Handy abgehört. War da was? Die USA basteln an einer Koalition gegen den Islamischen Staat. Europa kommt eine zentrale Rolle zu. Die NSA-Affäre wollen sie in Washington deshalb am liebsten vergessen. Und was wollen sie machen? Noch weiter, noch gründlicher, noch radikaler, noch gemeiner alle Bürger ausspionieren. Mit der Ausrede, es geht darum, den Islamischen Staat zu bekämpfen. So etwas Dreistes muss man sich bieten lassen von diesen Herrschaften. Dann gibt es eine Einigung in Minsk. Regierung und Rebellen vereinbaren demilitarisierte Zone in der Ostukraine. Alle schweren Waffen müssen zurückgezogen werden. Die ukrainische Regierung und prorussische Rebellen haben sich auf eine Pufferzone im Osten des Landes geeinigt. Flugzeuge und Drohnen sollen das Gebiet nicht mehr überfliegen dürfen. Nun ja, das ist doch etwas. Wir freuen uns, dass da zumindest nicht mehr mit schwerem Gerät aufeinander geschossen wird, sondern dass anscheinend da ein Modus gefunden wurde, um zumindest zu verhandeln und miteinander zu reden. Niemandsland, Contrabanda 91.4, das war der heutige Katastrophenblog. Es war ein langer, harter Winter, doch er ist schon halb vorbei. Ja, die Vögel zwitschern bald wieder ihre Lieder. Und ich denke, oh, er weiß es, darauf nickt er leicht schmunzelnd. Stiller Abend, fast so dunkel wie der Tag. Die Signale, die ich sende, sind wunderschön und rar. Und ich denke, oh, er weiß es, darauf sagt er laut. Für den nächstbesten Dandy wirst du mich verlassen. Für den nächstbesten Dandy, muss man das wohl machen? Und den nächstbesten Dandy wirst du dich in die Arme werfen. Den nächstbesten Dandy, für den nächstbesten Dandy. Ach, er guckt so traurig, es fällt mir sogar auf. Ich erkenne alle Zeichen und deute sie genau. Und ich frage ihn, was los ist, darauf sagt er weich. Für den nächstbesten Dandy wirst du mich verlassen. Für den nächstbesten Dandy muss man das wohl machen. Und den nächstbesten Dandy wirst du dich in die Arme werfen. Den nächstbesten Dandy, für den nächstbesten Dandy. Es war ein langer, harter Winter, doch er ist schon halb vorbei. Ja, die Vögel zwitschern bald wieder ihre Lieder. Und ich denke, oh, es lohnt sich, zum Glück fällt mir ein. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Thank you. Ich lese aus dem Buch Blut und Eisen von Sönke Neitzel, Deutschland im Ersten Weltkrieg, erschienen 2003 in Zürich, das Kapitel Die Dolchstoßlegende. Ende Oktober, Anfang November 1918 war der Weg zum Waffenstillstand endgültig frei. Die Fortsetzung des Kampfes hätte ohnehin keinen militärischen und erst recht keinen politischen Sinn mehr gehabt. Die Auflösungserscheinungen des Westheeres waren nicht mehr zu übersehen. Anfang November gewannen die alliierten Armeen rasch an Boden. Als am 11. November die Kampfhandlungen eingestellt wurden, war die Front kurz davor, auseinanderzubrechen. Zudem machten auch die Ereignisse im Südosten Europas den weiteren Kampf völlig aussichtslos. Österreich-Ungarn hatte am 3. November den Waffenstillstand von Villa Giusti geschlossen. Der Weg nach Süddeutschland wäre für die alliierten Truppen somit frei gewesen. Angesichts dieser Lage wird deutlich, wie absurd die später formulierte Dolchstoßlegende war, wonach die Revolution in der Heimat dem unbesiegten Heer in den Rücken gefallen sei und die Niederlage des Reiches herbeigeführt habe. Die Revolution hat allenfalls die Fortsetzung des Kampfes bis ins Frühjahr 1919 verhindert, wodurch Deutschland weitere blutige Verluste und möglicherweise auch noch sehr viel härtere Friedensbedingungen erspart geblieben sind. Die Niederlage war seit dem Scheitern der Frühjahrsoffensiven unausweichlich geworden. Natürlich stellt sich die Frage, warum es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch zu revolutionären Unruhen kam, wo doch bereits über den Waffenstillstand verhandelt wurde und Ende Oktober sogar eine parlamentarische Monarchie eingeführt worden war. Die innenpolitischen Reformen kamen indes viel zu spät, um überhaupt noch eine Wirkung entfalten zu können. Vor allem wurde die Person Kaiser Wilhelms II. Als unhaltbar empfunden. Arbeiterschaft und Bürgertum drängten auf die Abdankung des Monarchen. Sein rechtzeitiger Thronverzicht wäre ein weithin sichtbares Fanal für den Anbruch einer neuen Zeit gewesen. Doch Wilhelm II. Lehnte, unterstützt von Hindenburg und Gröner, jeden Gedanken in diese Richtung strikt ab. Unterdessen zogen sich auch die Waffenstillstandsverhandlungen endlos in die Länge und man konnte nicht wissen, ob die Führung nicht doch noch einen Endkampf anordnen würde. Das Volk war nicht länger bereit, Krieg zu führen. Es wollte den Frieden, und zwar schnell. In dieser Situation, in der sich die Reichsleitung im Krisenmanagement versuchte, kam es an drei Orten unabhängig voneinander zur Eskalation. In Kiel meuterten die Matrosen der Hochseeflotte, in München ging das Volk unter Führung des Sozialisten Kurt Eisner auf die Straße und in Berlin sahen die Spartakisten ihre Stunde gekommen und riefen zum Generalstreik auf. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Flotte schläft im Hafen ein. Mit solchen Versen verspottete der Volksmund während des Ersten Weltkrieges die Untätigkeit der Hochseeflotte, die lediglich mit der Skagerrak-Schlacht im Juni 1916 weithin auf sich aufmerksam gemacht hatte. Die Marineführung war sich dieser Tatsache nur zu sehr bewusst. Nach dem Waffenstillstandswunsch der OHL vom 29. September 1918 ging die Seekriegsleitung sogleich daran, einen bereits seit langem geplanten Flottenvorstoß in den Hoften vorzubereiten. Diese letzte große Schlacht sollte den Wert der Hochseeflotte eindrucksvoll unter Beweis stellen. Damit wollten die Admirale die zukünftige Existenzberechtigung der Tirpitz-Flotte und des Seeoffizierskorps sichern. Sie zielten somit auf die Selbsterhaltung einer Teilstreitkraft, die seit 1916 massiven Anfeindungen ausgesetzt war. Zudem glaubte man, der Royal Navy so schwere Verluste zufügen zu können, dass sie hinter der US Navy zu einer Flottenmacht zweiten Ranges absinken würde. Dies werde in den Nachkriegsjahren den Wiederaufbau der eigenen Flotte erheblich erleichtern. Die Matrosen verspürten jedoch keine Lust, für die Zukunftspläne der Admirale kurz vor Kriegsende zu sterben. Am 29. Oktober, einen Tag vor dem geplanten vorgesehenen Auslaufen, verbreiteten sich unter den Besatzungen wilde Gerüchte über eine geplante Todesfahrt. In der Nacht kam es zu offenen Befehlsverweigerungen, die ein solches Ausmaß annahmen, dass der Flottenchef, Admiral Franz von Hipper, die Operation absagte. Er ließ die Aufrührer verhaften und löste die in Wilhelmshaven zusammengezogene Flotte auf. Die Einheiten, bei denen der Protest besonders heftig gewesen war, wurden nach Kiel verlegt, die inhaftierten Rädelsführer ebenfalls. Die Lage konnte dadurch jedoch nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Bei ihrer Ankunft in Kiel brach unter den Matrosen die offene Rebellion aus. Binnen 2 Tagen war die Stadt in ihrer Hand. Disziplin und Ordnung brachen wie ein Kartenhaus zusammen. Dem Regierungsbeauftragten Gustav Noske von der SPD gelang es zwar, in Kiel notdürftig die Ordnung wiederherzustellen, doch aufhalten konnte er den sich ausbreitenden Flächenbrand nicht. Am 5. November griffen die Unruhen von Kiel auf Wilhelmshaven, Cuxhaven und Lübeck über. In Hamburg traten bereits die von den Sozialisten organisierten Arbeiterscharen in den Vordergrund. Was als unpolitische Matrosenmeuterei begonnen hatte, artete nun zu einer politischen Revolutionsbewegung aus. Ab dem 6. November befanden sich auch zahlreiche Städte in Nord- und Mitteldeutschland in Aufruhr. Die alte Ordnung des Wilhelminischen Reiches stürzte in sich zusammen. Unabhängig von den Vorgängen im Norden des Reiches brach am 7. November in München die Revolution aus. Die Kriegsmüdigkeit und die Verbitterung über die besonders schweren Verluste der bayerischen Truppen mischten sich hier mit der Ablehnung der Zwangswirtschaft und dem Groll auf Preußen. Hinzu kam, dass man nach dem Ausscheiden Österreich-Ungarns aus dem Krieg den Vormarsch alliierter Truppen nach Süddeutschland befürchtete. Kurt Eisner von der bayerischen USPD verstand es geschickt, sich an die Spitze der erregten Volksmassen zu stellen und allen Zorn auf die Monarchie zu lenken. Er rief in München die Bayerische Republik aus. Der Spartakusbund und der linke Flügel der USPD bereiteten unterdessen in Berlin mit russischer Unterstützung den Aufstand vor. Als die nahezu ohnmächtige Reichsregierung am 4. November endlich Versammlungsverbote verhängte und einige Rädelsführer festnahm, entschloss man sich zum Handeln. Am 9. November brach in Berlin der Generalstreik aus, der jetzt auch von der SPD unterstützt wurde, da sich der Kaiser nach wie vor weigerte, abzudanken. Die Arbeiter und Soldaten strömten auf die Straßen und legten das öffentliche Leben lahm. Reichskanzler Max von Baden entschloss sich nun, eigenmächtig vorzugehen. Er erklärte unverzüglich den Thronverzicht Wilhelms II. Sowie des Kronprinzen und ernannte Friedrich Ebert zum neuen Reichskanzler. Unterdessen rief um 2 Uhr nachmittags Philipp Scheidemann vor dem Reichstagsgebäude die Republik aus. 2 Stunden später Karl Liebknecht von einem Balkon des Berliner Schlosses die Sozialistische Republik. Welche Bewegung sich würde durchsetzen können, war freilich noch nicht abzusehen. Wilhelm II. War zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als ein Zaungast der Ereignisse. Jetzt ging es nur noch um seine Person. Seit Ende Oktober war in Spaa die Idee erwogen worden, ob er nicht an der Front ein ruhmreiches Ende suchen sollte. Der Gedanke wurde aber ebenso verworfen wie die Überlegung, als König von Preußen nach Berlin zurückzukehren. Schließlich legten Hindenburg und Gröner ihm in dringlicher Form nahe, ins Exil zu gehen. Zögernd gab Wilhelm II. Schließlich nach. Am Morgen des 10. November traf er in Holland ein. Im Übrigen zog es auch Ludendorff vor, nicht in Deutschland zu bleiben. Er ging vorübergehend nach Schweden. Mittlerweile hatten sich die Alliierten bereit erklärt, einen Waffenstillstand auf der Grundlage der 14 Punkte zu unterzeichnen, allerdings unter 2 wichtigen Vorbehalten. Großbritannien behielt das Recht vor, die Freiheit der Meere nach eigenem Gutdünken zu interpretieren, und Frankreich pochte darauf, dass auch die zivilen Schäden des deutschen Angriffs beseitigt werden müssten. Eine Klausel, die auf die Zahlung von Reparationen hinauslief. Am 8. November traf die deutsche Delegation unter Matthias Erzberger im Wald von Compiègne ein. Am 11. November wurde hier der Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet. Der Krieg war beendet. Legende. Anfang und Ende. Wie war war doch der feige Gesang der Generale, die den Krieg verloren und nach verlorenem Waffengang bei Thor und Baldur und Wotan schworen, wir sind nicht besiegt von französischen Flinten. Die Heimat hat uns erdolcht von hinten. Wo war denn das geilige Tier, das nach dem Stahlbad des Krieges geschrien? Bei Orgen im sicheren Hauptquartier muss niemand vor Kugeln und Giftgasen fliehen. Man kämpft gegen Hasen im Forst von Rominten als kaiserlicher Jast ganz hinten. Dann kam die Zeit ganz ohne Orden, da hat es die Vaterlandsliebe geboten, die Führer der Arbeiterklasse zu morden. Es blitzten die Dolche, es fielen die Toten. Wer hörte sie nicht, die Verlogenen finden, erschossen auf der Flucht von hinten. Einst kommt der Tag, die Verbrechen zu sühnen, dann wird wohl den Mördern das Lachen vergehen. Denn diesmal bekommen sie, was sie verdienen, und wenn sie auch feige um Gnade flehen, für dieses Getier keine ehrlichen Flinten, den Strick und einen Tritt von hinten. Ja, Ernst Busch empfiehlt diesen Verbreitern der Dolchstoßlegende doch von hinten einen ordentlichen Tritt zu verpassen. Gut gesagt. Niemandsland 91.4 FM, wir sind schon in der Schlussphase des heutigen Programms. Ein Film möchte ich noch vorstellen. Song from the Forest heißt der Streifen. Eines Tages schaltet Louis Sarno das Radio ein und sein Leben ändert sich. Aus dem Empfänger kommen Stimmen, gesungen von Pygmäen, die rund 7000 Kilometer von Sarno entfernt leben. Ein Sound wie aus einer anderen, einer friedlichen Welt. Sarno verlässt den Westen auf der Suche nach den Klängen. Er findet sie im zentralafrikanischen Regenwald, lässt sich dort nieder, bekommt einen Sohn mit einer Pygmäenfrau. Der Journalist und Buchautor Michael Obert zeichnet in seinem ersten Dokumentarfilm Song from the Forest das eindringliche Porträt eines Außenseiters, der aus Liebe zur Musik alles hinter sich gelassen hat, was er kannte. Obert begleitet Sarno, als dieser mit seinem inzwischen 13-jährigen Sohn nach Amerika reist, in einen Dschungel, der ganz anders klingt. New York City. Ein junger Amerikaner hört im Radio ein Lied, einen Gesang, der ihn nicht mehr loslässt. Er sucht, recherchiert und findet den Ursprung des Gesangs bei den Bayaka, einem Pygmäenvolk in Zentralafrika. Der Mann bleibt bei den Bayaka, er lebt bei ihnen und bekommt einen Sohn. Als der Sohn 13 Jahre alt ist, reist er mit ihm in seine alte Heimat nach New York. Diese Geschichte ist ab morgen im Kino zu sehen im Film Song from the Forest, ein Dokumentarfilm über den Amerikaner Louis Sarno und seinen Sohn Samdi. Der Autor, Reporter und Regisseur Michael Obert hat Sarno und Samdi, Vater und Sohn, begleitet auf der Reise aus dem Dschungel in Zentralafrika in die Hochhausschluchten von New York. Herr Obert, wie sind Sie auf Louis Sarno und seine Geschichte aufmerksam geworden? Ja, im Herbst 2009 war ich als Reisender unterwegs im Regenwaldgebiet Zentralafrikas und hörte da eher zufällig von einem weißen Mann, der seit Jahrzehnten tief im Dschungel mit einem Volk aus Jägern und Sammlern leben sollte, mit den Bayaka-Pygmäen. Da dachte ich, Wahnsinn, also den musst du finden. Und bin dann geführt von Einheimischen ein, zwei Stunden einem Elefantenpfad gefolgt und da öffnete sich die Vegetation. Ich betrat eine Lichtung und 60, 80 Bayaka kamen von allen Seiten auf mich zugeströmt mit ihren Speeren, ihren Gesichtstätowierungen, ihren spitz gefeilten Schneidezähnen und schrien mich an und zerrten an meinem Hemd und plötzlich wurde es ganz still und die Bayaka bildeten eine Gasse und am anderen Ende der Gasse, da erschien dieser weiße Mann aus dem Unterholz, nackter Oberkörper, zwei Köpfe größer als alle anderen. Und er hatte auf jedem Arm ein Bayaka-Baby und kam jetzt durch diesen Gang auf mich zu, gab die Bayaka-Babys ihren Müttern und blieb direkt vor mir stehen. Und das war Louis Sano, eine Legende, ein Verschollener, der jahrzehntelang bei Jägern und Sammlern im Regenwald gelebt hat. Und wir haben uns dann auf dieser Lichtung die Hand gegeben und da hat es geklickt zwischen uns beiden. Und das ist 5 Jahre her, jetzt kommt der Film und Louis Sano ist sicherlich mittlerweile einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Diese Geschichte hat so viele interessante Aspekte oder Punkte, also Kontraste zwischen den Kulturen, zwischen Pygmäen und Amerika, Vater-Sohn-Geschichte oder die Geschichte auch eines Mannes, der einfach alles liegen lässt und einem Lied oder einem Gesang folgt. Welcher Punkt hat Sie da besonders gepackt? Ja, die Geschichte von Louis Sano ist für mich als Reisender, der ich selbst seit weit über 20 Jahren in allen möglichen Teilen der Welt unterwegs bin, als Reporter oder einfach nur als Mensch monatelang von der Bildfläche verschwinde, ist der Louis Sano in diesem Punkt sicherlich so etwas wie mein alter Ego. Ich komme aber immer zurück, um meine Geschichten mit meinen Leserinnen und Lesern, mit meinen Zuhörern und Zuschauern zu teilen. Louis Sano ist einfach geblieben. Er ist 25 Jahre abgetaucht und hat geschwiegen. Und obwohl er so eine fantastische Geschichte hat, und das hat mich gereizt. Und ich glaube auch diese Sehnsucht, wir alle haben ja manchmal so die Sehnsucht danach, einfach die Tür hinter uns zuzuziehen und wegzugehen und woanders ein neues Leben anzufangen, jemand anderer zu werden. Und er hat das mit einer ganz extremen Radikalität umgesetzt. Er sagt ja im Film auch in einer Szene in einem Zimmer in New York, dass das Leben in der Stadt in Amerika, in New York, so unwirklich und entfremdet ist, irgendwie kein echtes Leben. Das richtige Leben, das ist das Leben für ihn bei den Bayaka. Ist das eine Sichtweise, die Sie teilen oder gut verstehen können? Ja, ich kann die gut verstehen für ihn aus seiner Perspektive. Er lebt den größten Teil seines Erwachsenenlebens unter Bayaka im Regenwald. Und für Louis Sano war das ein extremer Kulturschock, als er dann mit seinem Sohn zusammen, dem Pygmäenjungen Samedi, 13 Jahre alt, als er mit ihm zusammen dann in seine alte Welt nach New York City kam, da hat sie ihn einfach umgehauen. Er fand sich dort nicht mehr zurecht, er fühlte sich als Fremder in Amerika. Dazu kam eine sehr lebensbedrohliche Krankheit, von der er dort erfuhr. Und er ist einfach von einem ganz, ganz schweren Kulturschock erwischt worden. Im Prinzip steuert die ganze Geschichte auf einen Rollentausch zu. Der Vater wollte dem Sohn die Welt zeigen und im Verlauf des Films dreht sich das um. Und es ist so, dass der Junge dem Vater eigentlich zeigt, wo es lang geht. Das hätte man sich in einem fiktiven Drehbuch eigentlich nicht besser ausdenken können. Das war ein Auszug aus einem Interview mit dem Filmemacher Michael Obert über seinen Film Song from the Forest. Wahrscheinlich auch demnächst hier in Barcelona in den Kinos. Wir müssen raus, wir verabschieden uns, wir sagen Adeo, Adios, Goodbye, aber nicht ohne noch einmal auf die Rolling Stones zurückzukommen. Ein unglaubliches Foto diese Woche im Spiegel mit den Händen von Keith Richards. Ist der Laden ausverkauft? Spiegel-Gespräch, Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards über sein Leben als Großvater, die aktuelle Welttournee der Band und das Kinderbuch, das er jetzt gerade geschrieben hat. Interessant, er wird gefragt. Bis auf den Gitarristen Ronnie Wood sind sie nun alle mindestens 70 Jahre alt. Ist das nicht anstrengend, in diesem Alter auf Welttournee zu gehen und rund 2 Stunden pro Abend zu spielen? Richards: Die Jungs haben noch genug Benzin im Tank. Und ob es sich gehört, in diesem Alter noch Rock'n'Roll zu spielen, keine Ahnung. Unberechenbarkeit war und ist unser Markenzeichen. Mick Taylor, unser Gitarrist aus den 70er Jahren, ist jetzt bei manchen Nummern wieder dabei. Das gibt Ronnie Wood und mir mehr Raum zum Manövrieren. Mit Preisen von bis zu 250 Euro pro Ticket sind die Konzerte der Stones extrem teuer. Sie sind doch steinreich. Haben Sie diese Gier noch nötig? Richards, es ist nicht meine Entscheidung. Wenn wir eine Tournee planen, kommen die Promoter mit ihren Vorstellungen und ich frage dann eigentlich nur, ist der Laden ausverkauft? Wenn es so ist, okay. Dann gibt es anscheinend genügend Leute, die bereit sind, diese Summe zu zahlen. Wir sind es auch wert. Es ist eine Top-Show. Jagger besitzt ein Grundstück auf einer Privatinsel in der Karibik, Yachten, ein Schloss an der Loire. Dazu muss er für Ex-Frauen und eine Menge Kinder aufkommen. Was tun sie mit all dem Geld, außer es für Gitarren auszugeben? Richards. Ich habe ein Haus auf Jamaika, eines in Connecticut, eines in London, eine Wohnung in Paris und ein Apartment in New York. Das Haus auf Parrot Cay hat es mir besonders angetan. Dort ist das Wasser so flach, dass nur ein Idiot dort ertrinken kann. Ideal für meine Enkel. Wenn man gerade nichts zu tun hat, ist es nicht unangenehm, sagen zu können, es wird bitterkalt jetzt, lasst uns in die Karibik gehen. Das ist meine Vorstellung von Luxus. Tschüss, adeo, adios, das war's für heute. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Agur, yo! Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt.